زندانی سیاسی آزاد باید گردد، جمهوری اسلامی سرنگون باید گردد. Liebe Genossinnen, ich möchte euch heute einen Beitrag der Gruppe Street Roots vorlesen. Das ist eine Gruppe von Kommunistinnen aus dem Iran. Politische Gefangene zu verteidigen heißt, ihre Utopien verteidigen. Es liegen keine Statistiken vor, die beweisen würden, wie viele politische Gefangene in den Gefängnissen des iranischen Staates inhaftiert sind. Wir wissen einige bekannte Namen derer, die in den letzten Monaten inhaftiert wurden. Die nicht vorhandene Bekanntheit anderer Inhaftierter hat mit dem Charakter der Proteste Anfang 2018 zu tun. In dieser Zeit gab es in mehr als 80 Städten des Iran Massenproteste, ausgelöst von den ärmeren Schichten der iranischen Gesellschaft, die sich gegen die wirtschaftliche Politik des Irans und die Klassenunterdrückung richteten. Sie waren meistens Menschen, die am Rande der Großstädte und in Kleinstädten lebten und zu den ärmsten Teilen der Bevölkerung gehören. Der nicht vorhandene Zugang dieser politischen Gefangenen zueinander, zu den Medien und zu Menschenrechtsorganisationen hat dazu geführt, dass sie unbekannt blieben. Hinzu kommt, dass der iranische Staat repressive Mittel benutzt, um sie und ihre Angehörigen zum Schweigen zu bringen. Bisher wissen wir nur von 25 Menschen, die bei den Massenprotesten Anfang 2018 im offenen Feuer auf den Straßen erschossen wurden. Dazu wissen wir auch von mehr als 10 Menschen, die nach der Verhaftung durch Folter und Ähnliches in den Gefängnissen ums Leben gekommen sind. Nach den Aufständen Anfang 2018, die einen politischen Kurs beinhalteten, der sich gegen die um politische Macht konkurrierenden Fraktionen im Iran richtete, haben die Repressionen drastisch zugenommen. Vor allem haben Repressionen gegen die Aktivistinnen und Gesichter der Klassen- und Arbeitskämpfe zugenommen. Als Beispiel kann man die Inhaftierungen benennen, die nach monatelangen Streiks in der größten Rohrzuckerfabrik Haftape des Landes und der größten Stahlfabrik Fulad zustande gekommen sind. Die ArbeiterInnen, die diese Streiks organisierten, wurden zum Großteil inhaftiert. Hinzu kamen Inhaftierungen der AktivistInnen, die mit diesen ArbeiterInnen in Kontakt kamen und versuchten, mehr Öffentlichkeit für diese Streiks zu gewinnen. Einige von ihnen sitzen immer noch im Gefängnis und wir wissen noch nicht mal etwas über die Ermittlungen, in die sie zwangsläufig verwickelt sind. Auch die Verurteilung von Mohammed Habibi, die führende Figur der LehrerInnen, zu einer langen Haftstrafe, genauso wie die Inhaftierung anderer LehrerInnen, die zum Streik aufriefen und sie mitorganisierten, sind eine Antwort der Regierung auf die organisierten Kämpfe der LehrerInnen. LKW-FahrerInnen organisierten ebenfalls mehrere landesweite Streiks. Auch gegen sie laufen laut Angaben des iranischen Staates Verfahren. Einige hochrangige Repräsentanten der Justiz haben diesbezüglich angekündigt, dass gegen die Inhaftierten Anklagen erhoben wurden, die die Todesstrafe zur Folge haben können. Auch über ihre Lage wissen wir nichts. Hinzu kommt die Inhaftierung Studierender im Iran aufgrund ihrer Arbeitskämpfe und politischen Aktivitäten. Während der Massenproteste hat der iranische Staat diese Studierenden gezielt festgenommen. Der iranische Staat selbst kündigte später an, dass die Festnahme von mehr als 200 Studierenden ihre Teilnahme an den Massenprotesten und ihren Einfluss darauf verhindern sollte. Auch die ethnische und religiöse Minderheit Darawish sind im Iran sehr von den Repressionen betroffen. Ein Angehöriger dieser Minderheit wurde im letzten Jahr nach einer falschen Anschuldigung hingerichtet. Mehrere von ihnen sitzen mit langen Haftstrafen in Gefängnissen. Viele von ihnen waren auch Studierende, die an den Kämpfen der Studentinnen beteiligt waren. Auch Frauen, die sich am 8. März des letzten Jahres gegenüber dem Arbeitsministerium versammelten, wurden zusammengeschlagen und festgenommen. Und einige Frauen, die in der Öffentlichkeit performativ ihre Kopftücher aus Protest gegen die Zwangsverschleierung ablegten, wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Hinzu kommt die Ermordung einiger Aktivistinnen durch mafiöse Banden des iranischen Staats. Repression, Folter und Inhaftierung sind im Iran keine neuen Themen. Nach dem Sturz der Monarchie, der Machtergreifung Khomeinis und der Gründung der Islamischen Republik wurden tausende Marxistinnen und Kommunistinnen im Iran massakriert. Allerdings haben wir es nach 2018 mit anderen Formen und Dimensionen staatlicher Gewalt zu tun, die wieder einmal zeigen, wo der antagonistische Streit liegt. Seite an Seite mit staatlichem oder privatem Kapital hat der iranische Staat seine neoliberale Politik immer weiter verschärft. Leistungskürzungen und Arbeitsreformen zugunsten des Kapitals sind einige Beispiele dieser Politik. Eine Politik, die unter anderem auch zugunsten der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds durchgesetzt wurde. Für uns, die wir Seite an Seite mit unseren Genossinnen aus anderen Ländern zusammengekommen sind, ist klar, dass das Schicksal der Unterdrückten der Welt miteinander verknüpft ist. Deswegen sind politische Gefangene im Iran keine iranische Frage. Sie sind die Gefangenen der emanzipatorischen Kämpfe überall in der Welt gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen die Unterdrückung des globalen Kapitalismus. Deswegen denken wir, dass der beste Weg, politische Gefangene zu unterstützen, ist, seinen Kampf fortzusetzen, seine Ideen zu verteidigen. Ein Kampf, der genau heute in unterschiedlichen Teilen der Welt gegen die herrschende Klasse geführt wird. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!